bin mehrmals entführt und vergewaltigt worden, aufs Übelste. Ich musste auch dabei sein, wie ein 12-Jähriger geschlachtet und gegrillt und gegessen wurde. Also das ist ziemlich ausgeartet und abartig, das Ganze. Und letztendlich war ich dann eigentlich immer auf der Suche und wollte mich rächen, wollte auch nicht immer das Opfer sein, sondern auch mal der Täter. Und das ging dann so weit, dass ich mit 12 Jahren das erste Mal mir einen anderen Jungen geschnappt habe, der 10 Jahre war, den missbraucht habe. Und dann 3 Jahre später, mit 15, habe ich es richtig krachen lassen und habe dann auch meinen ersten Mord begangen. Ja, war das denn vielleicht so eine Art Gefahrenabwehr? Nee. Beim ersten Mal war es eigentlich so, ich wollte den eigentlich auch, so wie ich gequält wurde, quälen und alles, aber das konnte ich irgendwo nicht. Aber nachdem der dann gesagt hat, naja, ich muss das zu Hause erzählen und so weiter, habe ich Panik bekommen und ja, dann ist das eben ausgeartet. Wie alt waren denn die Täter damals in dem Sachverhalt, wo Sie sagten, da hätte man einen 12-Jährigen getötet und gegessen? Das waren alle Altersgruppen. Da waren selbst Kinder dabei bis Erwachsene, bis alte Knacker. Wie viele? Boah, das kann ich nicht sagen, wie viele das waren, aber das waren eine ganze Menge, also mindestens 20, 30 Leute. In einem Raum? Das war ein Abrissgelände und in dem Abrissgelände ist das teilweise passiert. Und ich war immer in einem Raum, habe also nur gesehen, wie ständig Leute kommen und gehen. Also wie viel genau, kann ich nicht sagen. Mhm. Wie sind Sie denn in diese Gruppe überhaupt hineingekommen? Ich bin da nicht reingekommen, ich bin da rein entführt worden. Die haben mich von der Straße weggeschnappt und auch missbraucht. Wie alt waren Sie da? Beim ersten Mal war ich 9. Und die Leute, die Sie entführt hatten, wie alt waren die? Die waren älter. Ungefähr? Das ist quer durch die Bank. Der Jüngste war 7, das war der Stefan, der war 7. Und der andere, die waren bestimmt über 60 oder 70. Gab es da Rituale oder besondere Kleidung? Nee, gar nichts. Die waren alle nackt. Also nicht irgendwie eine Zugehörigkeit zu einer Sekte oder sowas? Nee, keine Ahnung. Die waren alle nackt. Die haben bloß Mützen drüber gehabt, schwarz über dem Kopf, damit man eben die Gesichter nicht erkennt. Aber ansonsten... Keine Zeremonie? Nee, gar nicht. Ja, Sie waren zu dem Zeitpunkt damals gar nicht strafmündig? Oder? Nee, damals war ich ja 9 Jahre, dann 12 Jahre und dann mit 13 war es das letzte Mal. Und mit 15 und 16 habe ich dann selber diese Taten begangen. Also nicht volljährig? Nee, aber auf jeden Fall haben die mich hier dann, nachdem der Direktor gegangen ist, die neue Direktorin hat mich dann abgeschossen und hat gesagt, das ist alles krank und Fantasie und das war's dann. Das kann er gar nicht beurteilen. Ja. Er war nicht dabei. Ja, hab ich auch gesagt, weil die sagen, ja, das kann ja gar nicht sein. Also ich kann Ihnen mehrere Zeugen benennen, die das Gleiche sagen wie Sie. Ja, nur der Witz ist, meine Therapeutin hier, mit der ich 7 Jahre Einzelgespräch hatte, mit der habe ich jetzt ja auch durchgegangen und die ist regelrecht ausgetickt, wie ich gesagt habe. Ich habe die Sachen rausgeschickt an einen Rechtsanwalt, der vorhat, das zu veröffentlichen. Die ist ausgeflippt, die ist aufgestanden und hat die Therapie sofort abgebrochen. Wie lange sind Sie bereits dort? Ich bin jetzt hier in diesem Scheißladen 21 Jahre. Haben Sie dann irgendwelche Bestrebungen, ein anderes Leben zu führen oder wieder zurück? Ja, sicherlich will ich raus. Ich will ganz normales Leben haben draußen. Aber Sie haben denn nicht irgendwelche Lust oder Laune, diese alten Dinge mal zu wiederholen? Nee, auf keinen Fall. Damals war es aber so als Kind, ne? Ja, ja, als Kind war es so, aber ich habe ja dann gemerkt, wie ich mein erstes Opfer in der Gewalt hatte mit 15, wie ich den dann auch so quälen und alles Mögliche mit ihm machen wollte. Ich kann es nicht. Ich hab's nicht fertig gebracht. Wenn Sie meine Biografie dann mal gelesen haben, dann werden Sie das auch sehen, wie sich das entwickelt hat und wie meine Einstellung heute ist. Das habe ich ja alles detailliert geschildert. Also ich habe es nicht fertig gebracht. Ich bin ja auch mit 15, wie ich verhaftet wurde, noch von der Polizei selbst vergewaltigt worden. In der Polizeizelle. Was ist da genau passiert? Können Sie das erklären oder schildern? Ja, die haben mich einfach schikaniert, bestraft, auch missbraucht sexuell, mit einem Schlagstock hinten rein und mit elektrischem Strom auf dem Schwanz und solche Spielen. Ich habe das alles genau detailliert in meiner Biografie geschrieben und da haben die hier voll die Panik bekommen. Weil es ging ja dann nicht nur in der Polizeizelle weiter, sondern auch im Knast, in U-Haft ging das noch anfangs weiter und dann in Strafhaft, in Ebrach, im Jugendknast und dann war endlich Ruhe. Also das ging noch ziemlich lang weiter und immer mit schönen Grüßen vom Onkel, haben sie gesagt.